Okay. Jacke. Scheiße, wo ist die Kette? Wo ist die Kette? Okay. Los geht's. Du schreibst einen Aufsatz, ich häng auf den Straßen ab. Wenn du nicht aufpasst, ich häng auf den Straßen ab. Dann wirst du gleich gefickt, ich häng auf den Straßen ab. Siehst du, der Zeiger tickt, ich häng auf den Straßen ab. Sie fragen, was ich mach, ich häng auf den Straßen ab. Straße oder Knast, ich häng auf den Straßen ab. Alles abgefuckt, ich häng auf den Straßen ab. Freunde sterben hier, ich häng auf den Straßen ab. Das ist mein Lebenslauf, ich häng auf den Straßen ab. Andere geben auf, ich häng auf den Straßen ab. Doch ich geh nicht drauf, ich häng auf den Straßen ab. Und ich gehe raus, ich häng auf den Straßen ab. Fick dein Abitur, ich häng auf den Straßen ab. Ich tick das Abiat, ich häng auf den Straßen ab. Meine Mutter fragt, was ich auf der Straße mach. Ich sag dir gar nichts, Mama, ich häng auf den Straßen ab. Ein neuer Tag beginnt, ich häng auf den Straßen ab. Und ich bleib der King, ich häng auf den Straßen ab. Du gehst Tennis spielen, ich häng auf den Straßen ab. Mit den Kennex hier, ich häng auf den Straßen ab. Junge, das ist maskulin, ich häng auf den Straßen ab. Brauchst du was zum Ziehen? Ich häng auf den Straßen ab. Sag mir nur wie viel. Ich häng auf den Straßen ab. 24-7 hier. Ich häng auf den Straßen ab. Du schreibst einen Aufsatz. Ich häng auf den Straßen ab. Wenn du nicht aufpasst. Ich häng auf den Straßen ab. Dann wirst du gleich gefickt. Ich häng auf den Straßen ab. Siehst du, der Zeiger tickt. Ich häng auf den Straßen ab. Sie fragen, was ich mach. Ich häng auf den Straßen ab. Straße oder Knast. Ich häng auf den Straßen ab. Alles abgefuckt. Ich häng auf den Straßen ab. Freunde sterben hier. Ich häng auf den Straßen ab. Das ist Süd-Berlin. Ich häng auf den Straßen ab. Ghetto-Symphonie. Ich häng auf den Straßen ab. Denn ich bin ein G. Ich häng auf den Straßen ab. Man sieht dich hier nie. Ich häng auf den Straßen ab. Ihr seid alles Dorfdeppen. Ich häng auf den Straßen ab. Ich mach Sportwetten. Ich häng auf den Straßen ab. Wo sie sofort stechen. Ich häng auf den Straßen ab. Und geh bei Kurs essen. Ich häng auf den Straßen ab. Du weißt, wo du mich triffst. Ich häng auf den Straßen ab. Ich laufe aus McFit. Ich häng auf den Straßen ab. Mix im Rest. Rest in Peace, ich häng auf den Straßen ab. Ich weiß, dass du mich siehst, ich häng auf den Straßen ab. Das ist für die Hood, ich häng auf den Straßen ab. Für jeden, der mich sucht, ich häng auf den Straßen ab. Diese Zeile hier, ich häng auf den Straßen ab. Sie ist eingraviert, ich häng auf den Straßen ab. Du schreibst einen Aufsatz, ich häng auf den Straßen ab. Wenn du nicht aufpasst, ich häng auf den Straßen ab. Dann wirst du gleich gefickt, ich häng auf den Straßen ab. Siehst du, der Zeiger tickt, ich häng auf den Straßen ab. Sie fragen, was ich mach, ich häng auf den Straßen ab. Straße oder Knast, ich häng auf den Straßen ab. Alles abgefuckt, ich häng auf den Straßen ab. Freunde sterben hier, ich häng auf den Straßen ab. Yeah. Du weißt Bescheid, ich häng auf den Straßen ab. Wenn mich irgendjemand sucht, ich häng auf den Straßen ab. Komm nach Schöneberg, Tempelhof, ich häng auf den Straßen ab. Süd-Berlin, ich häng auf den Straßen ab. 45, ich häng auf den Straßen ab. Maskulin, Baby, ich häng auf den Straßen ab. Das ist für die Straße, ich häng auf den Straßen ab. Weil die Straße nicht vergisst, Junge, ich häng auf den Straßen ab.